Mir war klar, dass es früher oder später zu diesem Punkt kommen wird, da die Trilogie abgeschlossen werden muss. Also, einmal alle tief durchatmen, denn es ist soweit. Es gibt ein weiteres Video zu einem Missy Magazine Artikel von Olja. Und dieses Mal geht es um eine Fragestellung, die vermutlich für jeden von uns interessant ist. Zumindest, wenn wir gerne debattieren. Denn Olja möchte wissen, wann ist es sinnvoll, feministische Diskussionen loszutreten? Wird es ihr dieses Mal gelingen, mich für ihre Ideen zu begeistern, oder setzt sich der Trend fort, dass mein Bleichmitteldurst bei ihren Artikeln rapide ansteigt? Am besten finden wir es gemeinsam heraus und werfen mal einen Blick auf den Text. Die Szene. Es ist die vorletzte Einheit eines Unikurses zum Thema Migration in der zeitgenössischen Literatur. Halt so typisch mein Ding. Nach einem Semester Lektüre sollten wir in Gruppen nach selbstgewählten Kriterien eine Top-3-Liste der besprochenen Autoren erstellen. Aus den gesammelten persönlichen Highlights sollten wir uns dann am Ende irgendwie auf einen ersten Platz einigen. Jetzt mal abgesehen davon, dass Kunst um die Wette zu machen oder als kompetitiv zu verstehen ein haareraufender Unsinn ist, dass derartige Bewertung von Autoren nicht der Sinn des Kurses ist und dass mitnichten mit irgendwelchen mir nachvollziehbaren Kriterien gearbeitet wurde. Ganz abgesehen also von all diesen rein inhaltlichen und wissenschaftlichen Einwänden, die es gegen so ein Ranking in meinem Literaturkurs gab, war da noch ein Problem. Als Nummer 1 stellte sich nach fragwürdigen Punktevergaben, Überraschung, Überraschung, ein alter Mann heraus. Oh, oh, oh, oh, und Überraschung, Überraschung, Alarmstufe Rot. Ein privilegierter alter Mann, der zudem höchstwahrscheinlich noch heterosexuell und weiß ist. Klar, der darf natürlich unter keinen Umständen die Rangliste anführen, denn das wäre immerhin ein eindeutiges Zeichen für den Endsieg des Patriarchats. Es ist übrigens relativ amüsant, dass du sagst, dass mitnichten mit nachvollziehbaren Kriterien gearbeitet worden ist, aber das erste, was dir auffällt, sind das Geschlecht und die Herkunft des Abstimmungssiegers. So, als gäbe es sonderlich viele Kategorien, die für die Bewertung des literarischen Schaffens unwichtiger sind. Aber hey, ich sehe schon, Shakespeare oder Goethe kann man komplett vergessen. Denn wie jeder weiß, es zählt nicht, was du machst, sondern wie du aussiehst. Als weißer alter Mann sollte man sich einfach schämen und keine literarischen Werke verfassen. Du bezeichnest es als haareraufenden Unsinn, Kunst um die Wette zu machen. Aber wenn es um einen Kampf der Geschlechter geht, scheint es für dich plötzlich okay zu sein, einfach mal so einen unnötigen Wettbewerb zu veranstalten. Ach Olja, es scheint wirklich so, als würdest du eine Brille tragen, deren Gläser tief, tief mit feministischer Ideologie gefärbt sind. Naturgemäß meldete ich mich. In einem Kurs, wo viel über Transkulturalität, Essentialismus, postkoloniale Studien und dergleichen gesprochen wurde, also in einem durchaus informierten, sensibilisierten und auch akademischen Umfeld, könnte die Ironie nicht entgehen, dass von den vielen, vielen Frauen, die wir gelesen haben, ausgerechnet der Mann den Sieg davontrage. Sicherlich könnten wir uns in diesem Fall darauf einigen, zu einem gerechteren Ergebnis zu kommen. Du berichtest hier, wie super informiert die Kursteilnehmer sind und leitest daraus ab, dass sie eigentlich keinen Mann zum Sieger machen dürfen, weil das für dich automatisch ungerecht ist. Und das muss man sich mal vorstellen. In einer Wahl zum besten Autor sind für dich nicht die Werke des Siegers entscheidend, sondern sein Geschlecht. Wie sexistisch das ist und welche Ironie darin steckt, kann dir doch eigentlich nicht entgehen. Auf einen Schlag verwandelte sich der gesamte Raum, 30, vielleicht 40 Leute, in alle feministischen Diskussionen und gesellschaftlichen Diskurse gleichzeitig. Da wurden Begriffe, Konzepte, Meinungen, aber auch Vorurteile und Anmaßungen durch die Luft geworfen, dass es nur so stürmte. Dies wäre alles nicht prinzipiell schlecht gewesen, wenn die Wortmeldungen nicht ausschließlich an mich, die feministische Spaßverderberin, gegangen wären. Plötzlich ergriffen auch die wenigen Männer im Raum, die sonst immer still gewesen waren, lautstark das Wort. Einer drohte, wegen meinen diskriminierenden Kommentaren, den Raum zu verlassen. Persönliche Angriffe gegen mich folgten. Ich selbst schaffte es daraufhin nicht mehr so sachlich, ruhig und verständnisvoll bzw. verständlich zu argumentieren, wie ich es von mir erwarte. Ich versuchte mehrmals, mich aus dem immer gehässiger werdenden Tumult zurückzuziehen. Auch verspürte ich den fast unüberwindbaren Drang, den Raum einfach zu verlassen. Ich nahm mir während diesem analogen Shitstorm fäustballend vor, erst zu Hause in Tränen auszubrechen. Dafür, dass du von dir erwartest, verständlich zu argumentieren und sachlich, ruhig und verständnisvoll zu bleiben, setzt du das in deinen Texten schon relativ schlecht um. Aber ist schon klar, dass dein erster Impuls ist, den Raum zu verlassen. Dann zu Hause alle auf die Blockliste setzen und fertig ist die Kiste. Kleines 1x1 der feministischen Problemlösung. Wer so unhaltbare Aussagen tätigt wie du in diesem Kurs, muss wohl wenigstens mit etwas Gegenwind rechnen. Der Shitstorm ging in diesem Fall definitiv von dir aus und wenn du deswegen fast direkt anfängst zu weinen, solltest du vielleicht an deiner Konfliktfähigkeit arbeiten. Es ist ein Phänomen, das mir oft begegnet. Melde ich mich in Diskussion mit einem feministischen Standpunkt, komme ich manchmal nicht oder nur schwer mit dem Backlash zurecht, der darauf folgt. Das ist kein Zufall. Im Patriarchat ist solch Redeverhalten ein Tool, Dissidenten zum Schweigen zu bringen. Damit im Kopf ist es natürlich noch schwieriger zu entscheiden, ob eins die unangenehme Situation verlässt oder nicht. Wie bitte? Sobald du aufgrund deiner schrägen, ideologischen Ansätze in eine Debatte gezogen wirst, ist daran also ein Unterdrückungssystem schuld. Alles klar, und du stellst das hier auch einfach mal ohne Belege als Fakt dar. So viel zum sachlichen und nachvollziehbaren Argumentieren. Olja, wenn du unhaltbare Punkte präsentierst und dafür kritisiert wirst, ist daran unter Umständen nicht das Patriarchat schuld, sondern der gesunde Menschenverstand. Ich bin durchaus der Meinung, dass Ungerechtigkeiten in jedem Fall, egal wie schwer oder leicht, angesprochen werden müssen und dass Dialog wichtig ist für feministische Bildung und Kampf. Doch dieser Fall von neulich hat mir vor Augen geführt, dass es manchmal einfach nicht safe ist, sich zu äußern und dass es manchmal dazu führt, dass die eigenen Nerven überstrapaziert und Energiereserven geleert werden. Das Problem ist nicht, dass du dich gegen Ungerechtigkeit aussprichst, sondern was du als ungerecht empfindest. An der Wiener Uni wählt der Kurs zur Migration in zeitgenössischer Literatur den besten Autor. Und der Gewinner hat einen Penis? Ungerecht AF! Olja Alvier hätte mit ihrem Debütroman Kein Meer von vornherein als Siegerin feststehen müssen. Alles andere ist patriarchale Unterdrückung. Und ja, manchmal ist es nicht safe, sich zu äußern. Die Konsequenz daraus sollte allerdings nicht sein, sich in seine Echokammer und Safe Spaces zurückzuziehen und sich nur mit Leuten zu umgeben, welche die eigene Meinung nicht hinterfragen. Ich werde mir nun jedenfalls Sätze und Strategien dafür zurechtlegen, wenn ich überfordert bin. Ich werde mich stärker nach Allies umsehen. Ich werde manchmal nichtssagend die Augen verdrehen, um dann in anderen Momenten die Kraft zu haben, umso demonstrativer zu slayen. Es gilt neben der Hingabe für die politischen Ziele schließlich auch, auf sich selbst aufzupassen. Vielleicht ist doch nicht jeder Twitter-Fight oder jeder Familienstreit ein sinnvoller Beitrag zum gesellschaftlichen Fortschritt? Ein kluger Genosse sagte einmal zu mir, "Nobody should die in just any random struggle. The point of life is that you pick the struggle the best you can." Du kämpfst gegen Ungerechtigkeit und slayst hart. Wow. Am 14. Juni kommt Wonder Woman in die Kinos und ich hoffe inständig, du wirst finanziell etwas an der Verfilmung deiner Lebensgeschichte beteiligt. Olja, drei Artikel von dir habe ich mir angesehen und die haben mir gezeigt, dass du auf einer argumentativen Ebene leider gar nichts slayst. Für harsche Kritik alles und jeden verantwortlich zu machen, außer den eigenen Standpunkt, wirkt ziemlich selbstgerecht. Du hast kein einziges Argument darlegen können, das zeigt, warum die Wahl des besten Autoren ungerecht ist. In der geschilderten Situation warst du aufgewühlt und hast deshalb vielleicht nicht die richtigen Worte gefunden. Aber beim Schreiben deines Artikels in der Missy Magazine Redaktion hätte man eigentlich erwarten können, dass du mit ein paar besseren Erklärungsversuchen um die Ecke kommst. Für dich scheint einfach ein weiteres Mal an allem das böse Patriarchat schuld zu sein. Und wenn man diese Ansicht hinterfragt, ist das erst recht ein Zeichen für die Unterdrückung der Frau. Ein klassischer Zirkelschluss, der einem natürlich zur Verzweiflung treiben kann. Also Freunde, ich hoffe, ihr slayt und struggelt nicht zu viel und bleibt logisch. Ich habe die Ehre, mich mal wieder bei meinen Patreons bedanken zu dürfen. Neu dazugestoßen sind Esther, Faruk, Paul Phoenix und der Haie Club Hannover. Vielen Dank an euch und die anderen Patreons. Einige von euch sind schon seit mehreren Monaten dabei und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich hier wiederhole, sollt ihr wissen, dass ich eure Unterstützung wirklich sehr zu schätzen weiß. Dankeschön und schönen Tag noch.